Fama Götter, so wollt ihr, dass die Unschuld erliege, erdrückt von eurer Macht, vermag eurem Willen ich nicht zu widerstehen. Lass den Namen geheim jetzt noch bleiben, ach, du verzweifelst.